Scheiße auf Toilette, bin am Scheißen, direkt steifen, direkt Bock, Bock, Bock, Bock, Bock, Bock, Bock. Alte Menschen mit Rollator vor dem Fenster meines Fahrzeugs, direkt Bock, Bock, Bock, Bock, Bock, Bock, Bock, Bock. Drücke ne Banane aus der Schale, krieg nen harten, direkt Bock, Bock, Bock, Bock, Bock, Bock, Bock. Trag beim Kochen und beim Putzen gern die Hotpants meiner Mutter, direkt Bock, Bock, Bock, Bock, Bock, Bock, Bock, Bock. Direkt Bock. Direkt Bock. Direkt Bock. Von meiner Tante zwischen Freunden und Bekannten, direkt Bock, Bock, Bock, Bock, Bock, Bock, Bock. Eisenbahn fährt in den Tunnel und verschwindet dann im Dunkeln, direkt Bock, Bock, Bock, Bock, Bock, Bock, Bock. Mit der Mannschaft nach dem Abpfiff in der Dusche, alle nackig, direkt Bock, Bock, Bock, Bock, Bock, Bock, Bock. Seh das Arschloch eines Hundes, wie es buckert, und hab direkt Bock, Bock, Bock, Bock, Bock, Bock.